Wir haben in der Vorgeschichte des Gregorius gehört, wie der Fürst des Landes Aquitania stirbt und sterbend seine beiden Kinder, Bruder und Schwester, dem Erben, nämlich dem Sohne, anvertraut. Und das mit weisen und pädagogisch hochinteressanten Worten, die sich in der Weltliteratur immer wieder entsprechend finden. Und nun hat man ihn, den Fürsten, begraben. Und ich setze wieder ein bei Vers 273. Als dieses edle Kindespaar nun beiderseits verwaiset war, also Vater und Mutter sind tot, da nahm der edle Knabe sich der Schwester an, geflissentlich, und pflegte sie in allen Dingen, so gut's ihm konnte, nur gelingen. Er tat, wonach der Sinn ihr stand, mit seinem Gut und eigener Hand. Sie ward von ihm beschweret nie. Er pflegt in solchen Treuen sie, dass er ihr alles froh gewährte, was seine Schwester nur begehrte, zum Schmuck und zur Gemächlichkeit. Geselligkeit schuf allezeit den beiden köstlichen Verein. Sie waren niemals nur allein, und stets sie beieinander weilten und alle Freude einander teilten. Welch eine Zier war das für sie! Sie schieden voneinander nie, bei Tische und an allen Städten. So nahe standen beider Betten, dass sie sich immer konnten sehen. Fürwahr, man muß es zugestehen, er pflegte ihrer also wohl, wie ein getreuer Bruder soll der lieben Schwester immer pflegen. Noch größer war die Lieb hingegen, die sie ihm dann entgegentrug. Ja, sie hatten Glücks genug. Als auf die Wonne und dies Glück nun fiel des Erdenfeindes Blick, der Werde fiend, der Hostes humane Generis, das ist Luzifer, das ist der Teufel. Als auf die Wonne und dies Glück nun fiel des Erdenfeindes Blick, des Hochfahrt und des Hass ihn zwang, dass er zur Hölle niedersank, Luzifer also, da kränkte ihn der beiden Ehr, da sie ihn dünkte hoch und her. Drum zeigte er sein tückisch Wesen, da es von je sein Brauch gewesen, wenn jemand schwebt in reinem Glück, dass er davor nicht schreckt zurück, wenn er's ins Unglück wenden kann. So setzt er hier sein Spiel daran, zu rauben ihnen Freud und Ehren. Mit schnöder List wollt er verkehren in Leiden dieser beiden Lust. Er pflanzte in des Jünglings Brust die Liebe zu der Schwester ein, so daß die gute Treue sein in falsches Trachten sich verkehrte und er der Schwester Liebe gärte. Das will ich doch der Verdeutlichung halber noch einmal mittelhochdeutsch lesen. Er verkehrte, der Jungkerre, verkehrte sine trüwe Gurt auf einen falschen Mut. Und ich betone das deshalb, weil wir ja im Arm Heinrich gelernt haben, was es heißt, seinen Mut zu verkehren in eine nüwe Gürte zum Beispiel. Ich fahre fort. Das eine war die Macht der Minne, die ihm verwirrte seine Sinne. Das zweit der Schwester Lieblichkeit. Das dritt des Teufels Hass und Neid. Das vierte, das war seine Jugend. Die stritten in ihm mit der Tugend, bis ihn der Teufel dahin brachte, dass er im Stillen daran dachte, wie er der Schwester schliefe bei. Also 1, 2, 3, 4. Hier wird, wie in der scholastischen Methode, zerlegt. Die verführerischen Elemente werden auseinandergenommen. Ach, dreimal weh geschrien sei, ob dieses Höllenhundes List, Cerberus, dass er uns so gefährlich ist. Was duldest du das, guter Gott, dass er so großen Hohn und Spott treibt mit den Menschen ohne Rast, die du doch nach dir erschaffen hast, nach deinem Bilde? Als nach des Teufels schnödem Rat die fürchterliche Missetat er zu vollbringen war bedacht und danach strebte Tag und Nacht, wie er freundlicher die Schwester hegte, als er in frühen Tagen pflegte. Nun war der schlichten Einfalt Kind noch gegen solche Minne blind. Das Mädchen, noch so jung an Jahren, sie war darin zu unerfahren, wie sie die Unschuld hüten sollte und tat, was nur ihr Bruder wollte. Nun ließ der Teufel sie nicht mehr, bis das erfüllt war, sein Begehr, des Teufels Begehr. Vers 353 folgende. Der Bruder hemmte sein Verlangen, bis das vom Schlafe hold umfangen die Jungfrau lag in einer Nacht. Er hatte schlaflos selbst gewacht. Da stand er auf, sinnloser Gier, und schlich sich leise hin zu ihr, wo er in ihrem Bett sie fand. Er hob das hüllende Gewand vom keuschen Leib, so sanft und sacht, dass sie davon nicht eher erwacht, als bis er ganz darunter drang und seine Arme um sie schlang. O weh! Wie durft er bei ihr sein, hätt er gelegen doch allein. Das letzte trennende Gewand schob noch hinweg des Bruders Hand, und beide ruhten Leib an Leib. Als aufgewacht das arme Weib, hielt er sie schon umfangen. Den Mund und ihre Wangen fand sie so fest an seinen liegen, als ob der Teufel wollte siegen. Nun fing er sie zu lieben an, ganz anders, als er sonst getan, wenn er sie herzte vor den Leuten. Da wußte sie sein Tun zu deuten, das schwere Ernst es sollte sein. Sie sprach: »Ach, lieber Bruder mein, was willst du hier beginnen? Lass dich von deinen Sinnen nicht durch den Teufel bringen. Was bedeutet dieses Ringen?« Sie dachte, schweig ich stille, dann ergeht des Teufels Wille, und ich werd meines Bruders Braut. Wie aber, wenn ich schreie laut, dann ist verloren immer da uns unsere Ehre, ganz und gar. Es ist wichtig zu bedenken, dass es auch die Rücksicht auf die Reputation, die Ehre ist, die dieses Fürchterliche geschehen lässt. Uns unsere Ehre, ganz und gar. Sie lähmte der Gedanke schier, solang ihr Bruder rang mit ihr. Er war zu stark und sie zu schwach, und ihren Widerstand erbrach, erzwingend seiner Lüste Ziel. Das ward der Reinen allzu viel, und ohne Lärm ward es vollbracht. Also sie in derselben Nacht von ihrem Bruder schwanger ward. Der Teufel nach Verführerart trieb sie noch mehr zur Schande so, dass sie der Sünde wurden froh und Lust sie ihnen hat erweckt. Sie hielten's lange Zeit versteckt, bis endlich es die Frau empfand, wie's bald ja wird dem Weib bekannt, dass sie vom Bruder schwanger sei. Da war's mit ihrer Lust vorbei. Die Freveltat ließ sich nicht hehlen. Drum musste Unlust sie erwählen, statt der Lust, die sie bisher empfunden hatten, freveltlich genug. Es wurde beider Sinn betört, das ist jetzt Vers 411, es wurde beider Sinn betört, dieweil zu nahe sie verkehrt. Hätten die Liebe sie gemieden, wär ihnen Schande nicht beschieden. Drum soll zur Warnung jeder Mann hier dieser zwei sich nehmen an, dass er mit Schwester oder Nichte, Schwester und Nifte, so sagt es Hartmann in der Tat, nach Heimlichkeit nie tracht und dichte. Zum Sünd'gen Trachten sie entfacht, an das man nie zuvor gedacht. 420 folgende. Und da nun dieser Herrscher Jung die plötzliche Veränderung an seiner Schwester sah danach, nahm er beiseite sie und sprach: »Viel liebe Schwester, sage mir, was trauerst du? Was fehlet dir? Wohl seh ich's an dem Wesen dein, du scheinest schwer betrübt zu sein, du hast doch sonst nicht so getan.« Bei ihres Bruders Wort begann zu seufzen sie von Herzen. Der bangen Sorgen Schmerzen erweckten ihre Augen nass. Sie sprach: »O Bruder, glaube das, Die Trauer ist mir wahrlich Not. Mein Bruder, ich bin zwiefach tot, bin tot an Seele, tot an Leib. Ach, ich bejammernswertes Weib, wozu ward ich geboren, da Gottes Huld verloren durch dich, ich und den Ruf der Leute. Die Freveltat, die wir bis heute gehalten vor der Welt verstohlen, bleibt fürderhin nicht mehr verhohlen. Wohl hüt ich mich, dass ich es sage, allein das Kind, das ich hier trage, das bringt den Leuten wohl die Kunde. Nun half der Bruder da zur Stunde, der Schwester Leiden zu beklagen, die ihm noch schwerer waren zu tragen. Am Unheil, das sie hier gebar, macht die Frau Minne, Frau Venus, wieder wahr. Der Übersetzer belehrt uns, dergleichen Personifikationen sind im Mittelalter sehr beliebt. Also wir können ihn belehren, nicht nur im Mittelalter. Es handelt sich ja hier um das allegorische Darstellen, wie es in aller Zeit der Dichtung immer wieder gemäß war. Also am Unheil, das sie hier gebar, machte Frau Minne wieder wahr, von neuem ihren alten Ruf. Und nun, sprichwörtlich, nach Liebe sie stets Leiden schuf, sie machet ihr nach Liebe Leid. Es ward der Liebe Süßigkeit verwandelt hier in Bitterkeit. Zu weinen heftig er begann und stützt das Haupt, der arme Mann, so schmerzbewegt in seiner Hand wie einer, den die Sorge mahnt, denn auf dem Spiel stand seine Ehr. Jedoch beklagt er noch viel mehr der armen Schwester Weh und Ach als all sein eigen Ungemach. Wir müssen bemerken, die Verzweiflung gilt nicht primär der schrecklichen Sündentat des Inzestes, sondern die Verzweiflung gilt einerseits, dass sie ihre Ehre verlieren, die beiden Fürstenkinder, wenn offenbar wird, was sie getan haben, und zum anderen gilt die Verzweiflung dem Leid der Schwester und natürlich auch dem eigenen Leid. Die Schwester sah den Bruder an und sprach, »Mein Bruder, sei ein Mann und lass dein weibisch Weinen sein, es hilft uns doch nicht aus der Pein. Und find uns irgendeinen Rat, dass, wenn wir durch die Missetat der Huld des Herrgotts ledig sind, nicht auch noch unser beider Kind mit uns zugleich verloren sei und nicht ins Unglück stürzen. Drei! Man sagt uns doch in unseren Tagen schon oft, ein Kind sollt nimmer tragen des eigenen Vaters Schuld. Ja, es soll Gottes Huld dadurch ihm noch nicht sein verloren, dass für die Hölle wir geboren. Denn keine Schuld trifft doch das Kind, dass wir so tief verschuldet sind. 483 folgende. Sein Herz begann ihm da zu schwanken im Wogenmeere der Gedanken. Schweigsam saß er, gekehrt in sich, sprach dann, »Nicht fürchte, Schwester, dich, da einen Rat ich uns ersann, der uns erlaubt, vor jedermann zu verhehlen unsere Schande. Ich hab in meinem Lande hier einen weisheitsvollen Mann, der guten Rat uns geben kann, an den der Malen auch mein Vater mich hat gewiesen als Berater in seiner letzten Todesstunde. Ihm selbst, dem Vater, ward Rat aus dessen Munde. Der soll uns Rat und Hilfe leihen. Ich weiß, er wird verschwiegen sein. Das rettet unsere Ehre, tun wir nach seiner Lehre.« Ich fahre fort bei Vers 509. Der Rat behagte ihr gar wohl. Sie sprach, »Der uns nun raten soll, den Mann lass kommen uns bei Zeit, denn meine Stunde ist nicht mehr weit.« Schnell ward die Botschaft ihm erteilt. Der Bote brachte unverweilt, schön ward empfangen er beim Kommen und auf die Seite schnell genommen in ein besonderes Gemach, wo ihn das Paar um Rat ansprach, und also sprach des Jünglings Mund. Fürwahr, es ist kein geringer Grund, um den ich nach dir ausgesandt. Niemanden weiß ich, der mein Land in diesen Zeiten bebaue, dem ich so wohl vertraue. Da Gott dich so geehret hat, er gab dir treu und weisen Rat, so lass ihn uns zum Nutzen sein. Wir beide wollen dich weihen ein in eine große Heimlichkeit, die uns nicht nur bringt Pein und Leid, die auch bedroht unsere Ehre, wenn du uns nicht mit weiser Lehre um Gott befreist von der Gefahr. Da warf sich ihm das edle Paar mit Tränen hin zu seinen Füßen. Es werden also die sozialen Verhältnisse umgekehrt. Der Dienstmann wirft sich zum Zeichen der Belehnung dem Herrn vor die Füße. Hier werfen sich die Fürstenkinder dem Dienstmann zu Füßen. Er sprach zu ihnen: Dieses Grüßen bedünkt mich wahrlich allzu groß, selbst wenn ich wäre euer Genoss, also euch gleichbürtig wäre. Ich fleh euch, Herr, steht auf um Gott und lasst mich hören euer Gebot, das ich mit Fleiß befolgen will, Gebot also, Befehl, nicht wahr? Und sagt des Rufes Zweck und Ziel. Sagt, was bekümmert euch so schwer? Ihr seid mein angeborener Herr. Ich geb euch Rat, so gut ich kann. Ich bitt euch, zweifelt nie daran. Als sie ihn hatten eingeweiht in ihr Geheimnis, er ihr Leid mit diesen Zweien alsbald beweinte, da es getreu mit ihnen meinte, und tröstete mit Worten beide, wie man dem Freund soll tun im Leide, wenn es auch niemand wenden kann. Der Knabe sprach zum weisen Mann: Nun find uns einen Rat geschwind, dass wir gar sehr bedürftig sind. Wenn uns nun kommt der Stunde Pein, in der dem Kind, mein Schwesterlein, das Leben gibt, das unsere Schande verschwiegen bleibe in dem Lande. Ich denk, es wird das Beste sein, wenn ich fern von der Schwester mein, verweil in fremdem Lande, das unser beider Schande lässt desto eher verschweigen sich. 566. Der Weise sprach: Dies rate ich. Die Jungen und die Alten, die eures Landes walten und eurem Vater rieten, die sollt ihr zu Hof entbieten. Ihr sollt ihnen offenbaren, dass ihr begehrt zu fahren um Gott zum heil'gen Grabe hin. Mit Bitten bestürmt unsern Sinn, dass wir der Herren Treue schwören. Nicht einer wird dagegen wehren und sie des Landes möge pflegen, dieweil ihr bleibet unterwegen. Dort büßet eure Sünde dann, wie Gott euch dazu treibet an. Der Leib hat sich an Gott verschuldet, der Leib sei's, der die Buße duldet. Ereilt euch aber dort der Tod, so ist der Eidschwur sicher Not, dass unsere Herren sie soll sein. Befehlet sie, der treue mein, hier vor den Herrn des Landes allen. Gar wohl muß ihnen das gefallen, dieweil der Älteste ich doch und reicher als sie alle noch, mächtiger als sie alle noch wäre besser. Ich will sie führen mit mir heim. Da soll sie weilen so geheim, dass, wenn sie dann das Kind gebiert, dass nie ein Mensch es inne wird. Gott send euch heim, Herr, ohne Schaden. Das hofft mein Herz von seinen Gottesgnaden. Doch, wenn ihr bleibet unterwegen, so wird zuteil euch Gottes Segen. Jedoch geht dahin nicht mein Rat, dass sie auch um die Missetat der Welt etwa entfliehe und aus dem Lande ziehe. Verbleibet sie im Lande, kann ihre Sünd und Schande sie umso besser büßen. Sie kann den Armen grüßen mit reichem Gut und mildem Mute, wenn sie verbleibt bei ihrem Gute. Denn wenn's ihr fehlet an dem Gut, dann hat sie nichts als großzügigen Mut. Wem kann ihr milder Mut wohl nützen, wenn sie aufs Gut nicht sich kann stützen? Denn mild Gemüte ohne Gut gleicht Güte ohne milden Mut. Ein wenig arme Milde nützt, doch was ist, die auf Gut sich stützt? Drum will es mich bedünken, gut, dass ihr zu mildem Mut bleibt gut, so kann sie mit dem Gut und Geld tun, wie's dem milden Mut gefällt. So Gottes Gnade sie gewinne mit Leib und Gut und mildem Sinne. Du aber sei ihr gleich Gemut. Der Rat bedünkte beide gut. Drum folgten schnell sie mit der Tat des weisen Mannes gutem Rat. Das muss man mittelhochdeutsch hören, denn ganz deutlich spüren sie ja, dass hier mit dem Substantiv und Adjektiv Murt und Gurt, also Gut und Mut, eine rhetorische Kunstleistung versucht wird, die natürlich die Wirkung der Aussage intensivieren soll. Ich lese das Mittelhochdeutsch, um diese spielerische und doch sehr ernst gemeinte Intensität herauszuarbeiten. Sie, die Fürsten, die Schwestern, sie mag den armen Größern mit Gurt und mit Murte bestaat sie wie dem Gurte. Gebristet ihr des Gurtes, sonst hat sie nicht wann des Murtes. Nu, was mag dann ihr Murt gefrommen, ihr meine Ahne Gurt? Was taugt der Murt, Ahne Gurt? Oder Gurt, Ahne Murt? Ein Teil fromm mit Murt, Ahne Gurt. Noch besser ist Gurt unde Murt. Von dü, so dunkelt mich das Gurt, sie habe Gurt unde Murt. So mag sie mit dem Gurte vollziehen dem Murte. So richte Gott mit Murte, mit Liebe und mit Gurte. Auch rate ich ü denselben Murt. Rate ich euch, dem Bruder, den gleichen Murt. Sie müssen bedenken, diese Dichtung wurde nicht gelesen. Lesend ist das vielleicht ein bisschen klapprig, aber vorgetragen wirkt es natürlich intensiv und erweckt auch erneut die Aufmerksamkeit der Zuhörenden. 627. Da wurde durch das ganze Land nach allen Herren ausgesandt. Als sie zu Hofe bald gekommen und ihres Herrn Wunsch vernommen, da folgten sie ihm allzumal. Dem Alten er alsdann befahl die Schwesterfrau in dessen Hand. Zu räumen dacht er dann das Land. Des Vaters Erbe teilt er sich mit seiner Schwester brüderlich. Drauf trennten sie sich beide mit schwerem Herzeleide. Geschah es nicht aus Furcht vor Gott, sie hätten eher der Leute Spott erduldet, statt zu scheiden. Man konnte von den beiden viel Herzensjammer dorten sehen. O, sagt der Dichter jetzt, o, möge nimmer mir geschehen so großen Ungemaches Pein, wie auf die beiden brach herein die Liebenden beim Scheiden. Fürwahr, es war den beiden also zerronnen froher Mut, wie Eis in Feuersgluten tut. Ein treuer Wechsel ward bei beiden, als sie einander mussten scheiden. Sein Herze folgte ihr hindann, das ihre blieb dort bei dem Mann. Mit Fug tat ihnen weh das Scheiden, denn nimmermehr sahen sich die beiden, sie werden sich im Leben nie wieder begegnen. Und nun kommt das Kapitel von der Geburt des Gregorius und seiner Aussetzung. 657 folgende. Nun führte dieser weise Mann das junge Weib mit sich hindann nach seinem Haus, wo ihr bereit viel Gut und viel Gemächlichkeit. Des weisen Hausfrau, also Ehefrau, war ein Weib, das seinen Sinn und seinen Leib dem Dienste Gottes hat ergeben. Ein besser Weib kann nirgend leben, verhehlte brav mit treuem Sinn den Kummer ihrer Herrscherin, mit Weibesgüt ohn Unterlass, so daß des Kindes sie genas und niemand dessen ward gewahr. Es war ein Sohn, den sie gebar, derselbe Sünder, gut und rein, wird er zum ersten Mal der Gurte Sündere genannt, von welchem ich die Mähre mein von Anbeginn gewoben habe. Es war ein wonniglicher Knabe, doch von der ersten Lebensstunde des Kindes ward sonst niemand Kunde als diesen beiden Frauen, also der Hausfrau und der gebärenden Mutter, als diesen beiden Frauen allein. Bald riefen sie den Herrn herein. Als er gesehen hat, das Kind, war mit der Frauen er gleichgesinnt, das nie des Tages Licht geschaut, ein Kind so schön und fein und traut. Geschwind berieten sie sich nun, was sie vor allem müssten tun, dass es verhohlen möchte sein. Sie sprachen, dieses Kindelein, so schön, dürft nimmer sein verloren. Doch, weil es wär ans Licht geboren, durch allso schwere Freveltat, müsst Gott verkünden seinen Rat, weil ihrem Sinne nimmer da der beste Ratschlag würde klar. Drum stellten sie's in Gottes Güte, dass er vor Fehltritt sie behüte mit seinem Rat in diesen Dingen. Da mußt es ihnen wohl gelingen, denn dem misslingt nichts, der sich fest auf seinen Herrgott stets verlässt. Also sie vertrauen das Kind dem Gottesurteil an. Nun ist als bester Ratschlag ihnen in ihrem Sinne das erschienen, das Kind zu senden auf das Meer. Da zögerten sie auch nicht mehr, der Wirt ging aus verhohlen und holte sich verstohlen ein kleines Fässchen still hervor, das stärkst und beste, er erkor, das sich befand in seiner Habe. In dieses ward der schöne Knabe gelegt unter vielem Weinen. Sie hüllten sorglich den Kleinen in reiches seidenes Gewand, wie man es nirgend besser fand. Auch wurden zu ihm in das Fass hineingelegt, ich sag euch das für wahr, noch 20 Mark an Golde, von dem man ihn erziehen sollte, wenn jemals wieder an das Land von Gott er würde hingesandt. Natürlich denken wir an die Aussetzung des kleinen Moses, Exodus 2,1 folgende. Wahrscheinlich hat doch auch Hartmann daran gedacht. Und ich muss hier erwähnen, weil es später noch mehrfach erwähnt werden wird, Mark ist eine Markierung, eine Marke. Und diese Markierung wird in Edelmetall hineingepresst, sodass der Wert dieses Edelmetalls dadurch deutlich wird. Und natürlich ist es unterschiedlich, ob diese Mark in Gold oder in Silber oder in ein anderes Metall hineingepresst wird. Allemal handelt es sich im Mittelalter im Großen und Ganzen um Edelmetall im Gewichte von etwa einem halben Pfund. Also eine Marke Goldes ist ein halbes Pfund in Gold, also ein ungeheurer Reichtum. Man bracht auch eine Tafel dar der Herren, die das Kind gebar. Die war von gutem Elfenbein und, wie ich las, geschmückt so fein mit Goldes und Gesteineszier, dass selber ich noch niemals mir solch eine Tafel je gewann. Die Mutter schrieb darauf sodann, so schön es immer ihr gelang, des jungen Kinds Geschlecht und Rang. Denn sie erhoffte im Gemüte, dass es, das Kind, noch brächte Gottes Güte zu läuten auf das feste Land, die an ihm ehrten Gottes Hand.